Setzen wir reiten los, noch geht's nach Mexiko. Mal was anderes sehen, neue Wege gehen. Wir reiten Richtung Morgenrot. Auf dem Weg dorthin, Rheinbrandwache überfallen. Janos über Frauen hergefallen. Wir missachten jedes Verbot. Unterwegs auf Belize, Kind getroffen und gemeinsam ein Fass Whisky gesoffen. Billy konnte leider nicht viel ab. Oberen Taubäumen nimm dich nicht. Es wurde blass, dann übergab er sich. Es war wohl nicht Billys Tag. Dem Abenteuer reiten wir entgegen. Wollen nicht auslassen, uns dein Leben nehmen. Wo wir auftauchen, bringt Panik aus. Wie Banditen, die auf Raubzug sind. Dörfer brennen, fremde Tiere, nein, rennen. Wie ein Ocker, der durch das Land zieht. Wir entgegen und auslassen uns daneben benehmen.